Licht. Erde. Fester Boden unter meinen Füßen. Gras. Steine. Schritte, die ich tun kann. Schritte. Wohin? Oh, ich weiß. Auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und predige ihr, dass sie verloren ist, denn ich sehe ihre Schlechtigkeit nicht länger mehr an. Und das Wort Gottes erging an Jona zum zweiten Male. Auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkünde ihr die Botschaft, die ich dir mitteile. Ich gehe, Herr, wie du es befohlen hast. Ich gehe nach Ninive. Das ist unsere Stadt. Ja, das ist etwas anderes als die kleinen Dörfer, wo ein paar Häuser sich um einen Brunnen ducken. Und wenn eine Viehherde durchzieht, sind die Zäune eingedrückt und die Wände eingefallen. Ninive ist eine Stadt mit allem, was dazu gehört. Ein Marktplatz voller Menschen, Straßen, Paläste, Säulenhallen. Geschäfte mit prachtvollen Waren, Stoffe, Leder, Silber, Gold, Pferde, Kamele, Waffen, Backwerk, Wein und Wohlgerüche. Frachtboote auf dem Fluss, Speicher- und Lagerhäuser, ein Stadion, Theater und überall Menschen. Händler, Gelehrte, Künstler, Priester, Fürsten. 3 Tage Reisen seid ihr unterwegs, wenn ihr Ninive durchwandern wollt. Ja, das ist eine Stadt. Hier kann man sein Glück machen. Wer sich durchsetzt, für den ist es eine Lust, hier zu leben. Nicht mehr lange. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Woher kommst du? Wer bist du? Frag lieber, in wessen Namen ich komme. Der Herr, der Land und Meer geschaffen hat, der Herrscher über den ganzen Erdkreis, lässt euch sagen, ich sehe euch nicht länger mehr zu. Noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Wieso? Sind wir schlechter als die anderen? Gott ist zornig über euch. Ihr lebt nicht, wie er es will. Nun, man muss eben sehen, wie man sich durchschlägt. Ihr betrügt, belügt und bestehlt einander. Eure Herzen sind voll Hass und Habgier. Ihr bereichert euch ohne Maß und verschwendet wieder, was ihr erworben habt. Ihr hängt euch an nutzlose Hoffnungen und jagt eitlen Trugbildern nach. Gott kann euch nur mit Zorn zusehen. Er tut es nicht mehr lange. Noch 40 Tage. Muss das so kommen? Es muss so kommen. Können wir nichts tun, um Gott zu... Nichts. Noch 40 Tage und Ninive ist nicht mehr. Das predigst du den Leuten von Ninive, Jona, wie Gott es dir aufgetragen hat. Aber was denkst du dir dabei? Ich denke, wenn doch die 40 Tage schon um wären. Ich kann es kaum erwarten, bis da alles zugedeckt ist von Gottes Zorn. Wenn die Leute mich ansehen, erschrocken, spöttisch, aufgebracht, feindselig, das macht mir gar nichts aus. Ich denke, in 40 Tagen ist meine Arbeit hier getan. Ich kann nach Israel zurück. Und dort lebe ich, wie ich bisher gelebt habe. Und die gottlose große Stadt liegt zurecht in Trümmern. Noch 40 Tage und Ninive ist ausgelöscht. Als die Leute von Ninive das hörten, erinnerten sie sich an Gott und bereuten ihre Sünden. Und als Gott sah, dass die Leute von Ninive umkehrten von ihren bösen Wegen, da tat es ihm leid, dass er sie hatte verderben wollen. Nein, Herr! Nein! Nein! Und Gott ließ das Gericht nicht über Ninive hereinbrechen. Das habe ich kommen sehen, als ich noch in Israel war. Darum wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Wer kann da noch etwas in Gottes Namen ankündigen, wenn Gott seinen Sinn indessen ändert? Er macht jenen lächerlich, der ihm dient. Es ist kein Verlass auf ihn. Man weiß nie, mit wem er es hält. Ninive bleibt am Leben und ich bin ein Nichts. Nein, das mache ich nicht mehr mit. Wann bestehst du darauf, dass Gott zornig bleibt? Doch nur, wenn sein Gericht die anderen treffen soll. Wann willst du gerechter sein als Gott? Doch nur, wenn du dir selbst einen Vorteil davon versprichst. Seine Güte und Barmherzigkeit lässt du dir gern gefallen, doch nur, wenn sie dir selber gelten. Aber Gott ist anders, als du ihn dir ausrechnest. Er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und davon lebst du, Böser und Guter, du Gerechter und Ungerechter.